Für einen scheiß Stern am Arm. Und eine krumme Nase. Du siehst scheiße aus. Das ist ein schlimmer Bruder, da ist dieses Schwein. In der Liebe lügt alles wahr zu sagen, es wäre die Ringbude ein. Ja, wo sitzen unsere Feinde? In der jüdischen Gemeinde. Ja, wo sitzen unsere Feinde? In der jüdischen Gemeinde. Mir dröhnt der Kopf, wenn ich das höre. Mir wird so übel schlecht. Auf Märchen höre ich gar nicht mehr. Und Ignaz hat nie recht. Nee, nee, nee. Ja, wo sitzen unsere Feinde? In der jüdischen Gemeinde. Ja, wo sitzen unsere Feinde? In der jüdischen Gemeinde. Und böse ist nur der Glauben, das deutsche Volk seit Jahren. Doch ich hab es noch nie geglaubt, das Märchen von den Taten. Ja, wo sitzen unsere Feinde? In der jüdischen Gemeinde. Ja, wo sitzen unsere Feinde? In der jüdischen Gemeinde. Auf Schindlers List und Trauertag, ich kann noch nie gut weinen, weil ich das Bettel nicht ertrag, für mich könnt keiner leiden. Ja, wo sitzen unsere Feinde? In der jüdischen Gemeinde. Ja, wo sitzen unsere Feinde? In der jüdischen Gemeinde. Ja, wo sitzen unsere Feinde? In der jüdischen Gemeinde. Ja, wo sitzen unsere Feinde? In der jüdischen Gemeinde. Ob Schindlers List und Trauertag, ich kann noch nie gut weinen, weil ich das Betteln nicht ertrag, denn mich kann keiner leiden. Ja, wo sitzen unsere Feinde? In der jüdischen Gemeinde. Ja, wo sitzen unsere Feinde? In der jüdischen Gemeinde.